All right, Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. In order to understand this message, I have to show you some Bible verses first. Damit ihr diese Botschaft versteht, muss ich euch vorher einige Bibelverse zeigen. A very important theme. Es geht um ein sehr wichtiges Thema. A very important truth. Und eine sehr wichtige Wahrheit. God has no favorites. Gott bevorzugt niemanden. He has no favorites. Er bevorzugt niemanden. When you drive in your car and you see all these people out there. Wenn du im Auto sitzt und da draußen rumfährst und all diese Menschen siehst. Or people, all kinds of different people. Die verschiedenen Leute. Punk rockers, whatever. Punk rocker, wer auch immer. God doesn't love you any more than he loves them. Er liebt dich nicht mehr als die anderen. And all of God's promises can apply to them. Und alle equally as they apply to you. Und alle Verheißungen, die auf dich zutreffen, treffen auch auf die anderen zu. And people just like us. Und Menschen, die so sind wie wir. Just as human as we are. Die so menschlich sind wie wir. Many, many people will spend eternity separated from God. Viele werden die Ewigkeit nicht mit Gott verbringen. And they're just like us. Und die sind genauso and wie they're wir. No different than us. Die sind nicht anders als wir. And they will be separated from God for all of eternity. Und sie werden in der Ewigkeit von Gott getrennt sein. God is not, he has no favorites. Gott bevorzugt niemanden. When the Apostle Paul went to Jerusalem and met the other apostles for the first time, als der Apostel Paulus nach Jerusalem gegangen ist und die anderen Apostel zum ersten Mal getroffen hat, he wrote this in Galatians 2. Hat er in Galater 2 Folgendes geschrieben. You know what? I wasn't really impressed by any of them. Ich war nicht wirklich beeindruckt von ihnen. God has no favorites. Gott bevorzugt niemanden. He wrote to slaves in Ephesians 6. In Epheser 6 hat er über Sklaven geschrieben. He says, look, obey your masters like they were Christ. Er hat geschrieben, seid gehorsam euren Herrn gegenüber. Like it was Christ. Als ob es Christus wäre. God has no favorites. Gott bevorzugt niemanden. In Romans 2. In Römer 2. Paul says God's going to judge everyone in the end, good and bad. Sagt Paulus, Gott wird alle richten, gut oder schlecht. Again he says God has no favorites. Und er wiederholt, Gott bevorzugt niemanden. Apostle Peter had this incredible vision. Petrus hatte diese Vision. Heaven opened up. Der Himmel hat sich geöffnet. In Acts chapter 10. Und in Apostelgeschichte 10. And at the end he said, you know what? Und zum Schluss hat er gesagt, now I understand. Jetzt verstehe ich. God has no favorites. Gott bevorzugt niemanden. In James chapter 2. In Jakobus 2. James writes, if you show favoritism towards someone, schreibt Jakobus, wenn du Partei ergreifst für jemanden oder jemanden bevorzugst, you have sinned. Dann begehst du eine Sünde. And you've transgressed God's law. Dann hast du Gottes Gesetze überschritten. Moses hat schon gesagt, it is forbidden to show partiality or favoritism in judgment. Es ist falsch, Partei zu ergreifen oder jemanden zu bevorzugen. And God is called for your God, the awesome God who shows no favoritism. Denn Gott ist der wunderbare Gott, der niemanden bevorzugt. In Deuteronomy 10:17. In 5. Mose 10:17. 1. Peter 1:17. 1. Petrus 1:17. If your father in heaven, wenn dein Vater im Himmel shows no favoritism, niemanden bevorzugt, then how shall we conduct ourselves in this world? Dann wie sollen wir uns benehmen auf dieser Welt? But with fear. Aber a healthy fear. Mit einer gesunden Furcht. And this is the point. Und darum geht's. Going back to last week's message. Wenn wir uns erinnern an letzte Woche. God resists the proud. Gott widersteht den Hochmütigen. And gives grace to the humble. Und er gibt Gnade den Demütigen. And God shows no favorites. Und Gott bevorzugt niemanden. That truth applies to everybody. Und diese Wahrheit, die trifft auf alle zu. And both truths can apply to me at different times. Und beide Wahrheiten können auf mich zu verschiedenen God Zeitpunkten zutreffen. Give me grace because I'm humble. Gott kann mir Gnade schenken, weil ich demütig bin. He can resist me because I'm proud. Und er kann mir widerstehen, weil and ich stolz bin. My life like this, up and down, up und ich and down. Kann mein Leben wie in einer Welle leben. God wants to pour his grace out. Gott möchte seine Gnade schenken. He has no favorites. Er bevorzugt niemanden. That truth applies to everybody. Und diese Wahrheit gilt für alle. Now let's go to Psalm 27 if we have the Beamer. Psalm 27 kommt jetzt am Beamer. And review a verse from last week. Ich werde was wiederholen von letzter Woche. Psalm 27:13. Und zwar Psalm 27:13. I would have despaired unless I had believed that I would see the goodness of God in the land of the living. Wenn ich nicht geglaubt hätte, das Gute Jahwes zu schauen im Land der Lebendigen, wäre ich verzweifelt. If I didn't believe that God would show grace to the humble, wenn ich das nicht glauben würde, dass er den Demütigen Gnade schenkt, eventually, irgendwann, I would just be in despair. Dann würde ich einfach verzweifeln. Next verse. Wait for the Lord. Be strong. Let your heart take courage. Wait for the Lord. Harre auf Jahwe, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf Jahwe. He has promised his grace to the humble. Er hat seine Gnade denen versprochen, die demütig sind. Come immediately, it will come eventually. Und wenn sie nicht gleich kommt, dann kommt sie irgendwann. Now we go to Hebrews chapter 12. Jetzt gehen wir zu Hebräer 12. We're going to talk a little bit about Jacob today. Wir reden heute ein bisschen über Jakob. And maybe this will prepare you for next week's Israeli pastor. Und vielleicht wird diese Botschaft euch vorbereiten für nächste Woche für den Gastsprecher. Okay. Hebrews chapter 12, verse 15. Hebräer 12. See to it that no one misses the grace of God and no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. We miss his grace because we can't wait. Wenn wir seine Gnade verpassen, weil wir nicht warten können. And we get angry at him. Und wenn wir grantig werden, and bitter, we get bitter, und bitter, and we get defiled. Dann verpassen wir was. Hebrews 12, verse 16. Hebräer 12, 16. See that no one is sexually immoral. Achtet darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt. Or is godless like Esau. Oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau. Who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Verse 17. Afterward, as you know, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected. Ihr wisst, wie es ihm später erging, als er den Segen bekommen wollte, der ihm als dem Erstgeborenen zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. He could bring no change of mind, though he sought the blessing with tears. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen. Some translations say, or most translations say, he could not find a place to repent. Es gibt viele Übersetzungen, die sagen, er konnte nicht mehr Buße tun. But the change of mind has to do with God. Aber dieses rückgängig machen, das hat etwas mit Gott zu tun. It's just a generic word about changing your mind. God would not change his mind. Da geht es eigentlich darum, dass Gott nicht seine Meinung ändert. God resists the proud. Gott widersteht den Hochmütigen. And God is serious about it. Und Gott meint das ernst. And Esau lost the blessing. Als Esau den Segen verlor, that blessing was gigantic. It was huge. Dieser Segen war riesengroß. It was such an unbelievable blessing. Es war so ein riesengroßer Segen. We'll get into it in a little while. Darauf kommen wir noch zurück. Many of us think that Esau was this immoral guy. Viele von uns denken, dass Esau dieser unmoralische Typ war. Don't be immoral and godless like Esau. Sei nicht so unmoralisch und so gottlos wie Esau. But Esau was not immoral. Aber Esau war gar nicht so he unmoralisch. Was just godless. Er war einfach nur gottlos. He married two women. Er hat zwei Frauen geheiratet. From the land of Canaan. Aus dem Land Kanaan. His parents were sad about that. Und seine Eltern waren sehr traurig because darüber, he was the firstborn. Weil er der Erstgeborene war. And the promises came to Abraham that they would become a great nation. Und Abraham war damals versprochen worden, dass aus ihm eine große Nation hervorgehen Abraham, würde. Then to Isaac. Und Abraham hat dann Isaac weitergegeben. To Esau. Und dann eben zu Esau. But Esau doesn't seem to care about this great promise. Aber Esau, ihn interessiert das eigentlich gar nicht, diese große Versprechen. You want to hear how great these promises were? Wollt ihr wissen, wie groß diese Versprechung war? And he knew about these because of oral tradition. Und er wusste das, weil das mündlich weitergegeben wurde. Genesis 12, God said to Abraham, I'll make you a great nation. 1. Mose 12 sagte er, ich mache euch zu einer großen Nation. A great name. Mit einem großen Namen. A blessing. Ihr werdet ein Segen sein. All the families of the earth will be blessed through you. Alle Familien auf der Erde werden durch euch gesegnet werden. Count the stars, Abraham. Zähl die Sterne, Abraham. Because that's what your descendants will be like. Weil so viele Nachkommen wirst du haben. I will make you exceedingly fruitful. Ich werde dich total fruchtbar machen. I will bring nations out of you. Nationen werden von dir and hervorgehen. Kings will come forth from you. Und Könige werden von dir abstammen. This is just some guy, you know, just some guy. Das ist einfach irgendein Mann. This is just a guy, Abraham. Einfach ein ganz normaler Mann. From Nowheresville. He's from like the Ur of Chaldees, you know. Abraham he's just, von nirgendwoher. He's like a hick, you know. He's just like, hello, my name's Abraham, and just like, Just like a nobody. Er ist eigentlich ein Niemand. And God says, I'm gonna bring kings through you. Und Gott sagt aber, ich bringe Könige aus dir hervor. Through you. Und ganze Nationen. And Sarah will be the mother of nations. Und Sarah wird die Mutter der Nationen sein. Kings of people will come from her. Könige von Völkern werden von ihr abstammen. Genesis 22, I will greatly bless you. 1. Mose 22, ich werde euch reich segnen. I will multiply your descendants like the stars of the heavens. Ich werde euch vervielfältigen wie die Sterne am Himmel. And in verse 18, und in Vers 18, in your seed, singular, in your seed, in deinem Samen, Einzahl, speaking of Christ, und da spricht er von Christus, all the nations of the earth shall be blessed. Werden alle Nationen der Erde gesegnet werden. And Esau knows all this. Und Esau weiß das alles. But it has no interest. Aber es interessiert ihn nicht. Because he doesn't believe it. Weil er es nicht glaubt. He's godless. Er ist einfach gottlos. He doesn't believe the promises. Er glaubt nicht an die Verheißungen. But Esau is a cool guy. Und Esau ist eigentlich ein cooler Typ. He got married to two women from Canaan. Er hat zwei Frauen geheiratet aus Kanaan. Then he found out his parents were not happy about that. Und dann hat er herausgefunden, dass seine Eltern damit nicht glücklich sind. So he married one of his cousins from Ishmael. Jetzt hat er noch eine Cousine geheiratet. Then he married a fourth girl. Und dann hat er noch eine vierte geheiratet. He was a hunter. Er war ein Jäger. There's nothing, you find nothing bad about the guy. Man findet eigentlich nichts Schlechtes über ihn. You find that his dad Isaac absolutely adored him. Und sein Vater Isaac hat ihn total gemocht und bewundert. He was a hairy guy. Er war ein haariger Mann. Which means he had a nice beard, mustache. Er hatte echt einen starken Bart. He was an outdoorsman, which meant he was strong. Er war jemand, der gerne draußen war, in der Natur war. He was a hunter. Er war sehr stark. Er war ein Jäger. He was skilled. Das heißt, er war darin geschult. And then there was Jacob. Und dann gab's Jakob. Jacob was a manipulating opportunist. Jakob war ein manipulierender, sprunghafter Typ. He was a self-seeking, conniving, deceitful, codependent thief. Er war ein egozentrischer, berechnender, täuschender Dieb. That was Jacob. Das war Jakob. But somehow we switch it around and think, Esau, immoral, terrible man. Und man denkt vielleicht, das war anders. Esau, dieser unmoralische Mensch. And then Jacob. The loving, kind man. Und Jakob, dieser Liebe. It was the opposite. Aber es war andersrum. It's just like when we tell our kids about the cross. Es ist so, wie wenn wir unseren Kindern vom Kreuz erzählen. Franzi. And Heidi. Jesus died on the cross because he loves you. Jesus ist am Kreuz gestorben, weil er dich liebt. And on his left-hand side there was a bad thief. Und auf der linken Seite war ein böser Dieb. And on the right-hand side there was a good thief. Und auf der rechten Seite war ein guter Dieb. Actually, they were revolutionists. Eigentlich waren sie Revolutionäre. They were criminals. Sie waren Kriminelle. They would be considered terrorists by the Romans. Sie wären als Terroristen durchgegangen. Probably had killed Roman soldiers. Sie hatten römische Soldaten umgebracht. And I will not be surprised. Und ich wäre nicht überrascht. You can mark my words today. Ihr könnt euch meine Worte aufschreiben. This is February 10th, 2013. That the person that we say was the good thief, von der Person, von der wir sagen, sie, er war der gute Dieb, was the bad one, war eigentlich der Böse. And when we talk to him and we meet him in heaven, und wenn wir ihn treffen im Himmel und mit ihm reden, hey, how you doing? My name's Rob. Hey, wie geht's dir? Ich bin der Rob. Vienna, about 2000. Wien ungefähr um das Jahr 2000. Oh, yeah, I'm the thief on the cross, you know? Ja, ich bin der Dieb, der am Kreuz war. Are you kidding me? Wirklich? Hey, I preached a message about you once. Hey, ich habe mal über dich gepredigt. Tell, I gotta know. I gotta know. Come on. Ich muss das jetzt wissen. Who was worse? Wer war schlimmer? I was far worse. Ich war das Schlimmste. That guy was not even a bad guy. Der war nicht mal schlimm, der auf der anderen Seite. You know how many Romans I killed? You know how nasty I was? Weißt du, wie viele Römer ich umgebracht habe? But the funny thing is, I'm the one who's here. That's the strange thing. Aber das Gute ist, ich bin jetzt hier. Das ist komisch. Because he believed the promise. Weil er die Verheißung geglaubt hat. And that made the difference. Und das hat den Unterschied gemacht. And this is the whole point about Jacob. Und das ist der Punkt, worum es auch in der Geschichte Jacob Jakobs geht. Jacob was a manipulating opportunist. Jakob war ein manipulierender, sprunghafter Mensch. Self-seeking, conniving, deceitful, codependent thief. Egozentrisch, berechnend, täuschender Dieb. There's only one good thing about him. Es gab nur eine gute Sache an ihm. He believed God's promises. Er hat an die Verheißungen Gottes geglaubt. And God took a lifetime to work in him. Und Gott hat sein ganzes Leben lang in ihm gearbeitet. All that garbage out. Um diesen ganzen Mist rauszukriegen. Now someday I pray that eines Tages, dafür Spielberg ich, will make a movie called Jakob. Jakob. Hoffe ich sehr, dass Spielberg einen Film dreht, der Jakob heißt. And this is how it's going to start. Und so wird der it's going to start a little bit like Chariots of Fire. You're going to see in the beginning of the movie a funeral. Es wird mit einer Beerdigung anfangen. It's going to be Jacob's funeral. Und zwar Jakobs Beerdigung. And it's going to be a funeral procession coming out of Egypt. Und es wird eine ganze Gruppe rauskommen aus Ägypten. That is going to the land of Canaan to bury Jacob. Um nach Kanaan reinzugehen, um dort Jakob zu begraben. Read the story. The procession is massive. Und diese ganze Gruppe, die ist riesengroß. All of Egypt was weeping because they knew Jacob was the father of Joseph. Und ganz Ägypten weint, weil sie wussten, dass Jakob der Vater von Josef war. The man who God used to save all of Egypt from starvation. Der Mann, der dazu benutzt worden war, um die Ägypter vor dem Hungertod zu erretten. And all the officials from Egypt, they went to Canaan by camel to go to the funeral. Und alle aus Ägypten sind nach Kanaan gegangen, um zum Begräbnis zu gehen. The nations were speechless. Die ganze Nation war sprachlos. All of this for one man. All das für nur einen Mann. That's how the movie will start. So wird dieser Film beginnen. And then suddenly it'll be a flashback. Und dann wird es eine Rückblende geben. To the birth of Jacob and Esau. Als Jakob und Esau geboren wurden. And then you see Jacob holding on to Esau's heel. Und, I got you. Und man sieht, wie Jakob sich anhält an Esau. And it goes right to the part where he manipulates Esau. Und es geht weiter zu dem Teil, wo er Esau manipuliert. Who comes out, he comes back from hunting, he's hungry. Wo er zurückkommt vom Jagen und er ist hungrig. And you can read this in Wikipedia. Und ihr könnt das auf Wikipedia under nachlesen. Under Esau. Und zwar unter Esau. Wikipedia. Jewish tradition says this. Die jüdische Tradition sagt Folgendes. That on the day that Abraham died. Am Tag, als Abraham starb. Jacob had this plan. Hatte Jakob einen Plan. To get the birthright. Und zwar das Erstgeburtsrecht zu kriegen. So he was making this lentil stew. Also hatte diesen Linseneintopf which gemacht. Which was food for a funeral. Das war eigentlich ein Essen für eine Beerdigung. A morning meal that he was going to give to his father. Das war ein Frühstück, das er eigentlich seinem Vater bringen but hätte sollen. Takes the opportunity to manipulate his brother. Aber er nutzt die Gelegenheit, um seinen Bruder zu manipulieren. So his brother comes in starving from the field. Und sein Bruder kommt zurück von der Jagd und and ist echt hungrig. Instead of being the good Christian and saying, look here, please take as much as you want. Und statt ein guter Christ zu sein und zu sagen, hier nimm was du brauchst. Would you like some food? Möchtest du was essen? Now we know that Esau was the hunter. Und wir wissen, dass Esau der Jäger so he was out in the field in the tree, and here comes the deer. Und er war draußen auf dem Feld und da kommt das Reh. And he's like, come to Papa. Come und Papa. Er sagt, komm zu Papa. Come to Papa. And he's got his deer. Und dann hat er sein Reh gehabt. But Jacob was just as clever. Aber Jakob war genauso clever. Here comes Esau. Jetzt kommt Esau. Come to Papa. Komm zu Papa. Are you hungry, huh? Starving, I'll du bist bet. Yeah. Hungrig, oder? Would you like a bowl of soup? Möchtest du gern Suppe haben? Sell me the birthright. Verkauf mir das Erstgeburtsrecht. You know what that's like for us? Wisst ihr, wie das für uns ist? That'd be like someone who never had a Bible before. Das ist wie jemand, der nie eine Bibel hatte. Who is given for Christmas or birthday this unbelievable study Bible in their mother tongue. Und der kriegt in seiner Muttersprache zu Weihnachten diese unglaublich tolle, super Bibel. Then they come back from school and they're hungry. Und dann kommen sie von der Schule zurück und sind hungrig. Yeah, I'm hungry. Bist du hungrig? I just made a pizza. Ich habe gerade Pizza gemacht. Want a slice? Möchtest du ein Stück? Give me the Bible. Gib mir die Bibel. And the guy just says, sure, take it. Und er sagt, ja, nimm's. What does it matter to me? Es ist mir egal. This indifference. Diese Gleichgültigkeit. Now, It says in Malachi 1 that God loved Jacob. In Malachi 1 heißt es, dass Gott Jakob geliebt hat. But he hated Esau. Aber er hat Esau gehasst. Now remember, God's not partial to anybody. Aber erinnert euch daran, Gott bevorzugt niemanden. What it actually means, was es eigentlich bedeutet, is God resists the proud and gives grace to the humble. Gott widersteht den Hochmütigen und gibt Gnade den Demütigen. God hated the attitude that Esau had toward his promises and toward himself. Gott hasste die Einstellung, die Esau hatte seinen Verheißungen gegenüber und auch We sich selbst know gegenüber. That God looks at the heart. Wir wissen, dass Gott auf das Herz sieht. 1 Samuel 16, 7. 1. Samuel 16, 7. When he looked for a king, als er nach einem König gesucht hat, at the heart of David. Dann hat er auf das Herz Davids and he geschaut. Said, I found a man after my own heart. Und hat gesagt, ich habe einen Mann gefunden nach meinem eigenen God's Herzen. The same yesterday, today and forever. God is still looking at the heart. Und Gott ist derselbe heute, gestern und vorgestern und immer. Und er schaut immer noch auf das Herz. I'm going to read from Romans 9, which is this really crazy chapter. Ich lese von Römer 9. Das ist ein wirklich causes incredible theological debates around the world, maybe more than any chapter in the Bible. Da geht's theologische Debatten, vielleicht mehr als in irgendeinem anderen Kapitel der Bibel. It's this chapter of election, how God chooses people. Da geht's die Wahl, wie Gott Menschen erwählt. Now there are theologians and there's preachers that I very much admire who actually believe. Und es gibt einige Prediger, die glauben, that God sends people to hell and they never had a chance to ever not be in hell. Dass Gott Menschen in die Hölle schickt und sie hatten nie die Chance es anders oder es dort nicht zu landen. And they say because God's not partial. Und sie sagen das, weil Gott niemanden bevorzugt. So God has this big ball like they do the lotto. Also es ist quasi wie im Lotto so eine riesige Scheibe, die man dreht. And God says, I'm not partial. Und da sind die ganzen Namen drinnen heaven. Und Gott dreht dran und sagt, nein, ich bevorzuge niemanden. Heaven and hell, den in die hell, Hölle, den in den Himmel. Himmel, Hölle. Heaven, Hölle, Himmel, Hölle. Hell, heaven, hell, heaven. And that's what they believe. I listened to someone and I almost fell out of my chair. I thought, are you kidding me? Und das glauben die und ich bin fast vom Sessel gefallen, wie ich das gehört habe. John 3:16, whosoever believes, Johannes 3:16, wer an ihn glaubt, will be saved. Wird gerettet whosoever werden. Believes. Die they glauben. Say whosoever God allows to believe. Aber die sagen, wem auch immer Gott erlaubt. Changing the text, which is ist ein bisschen eine Textveränderung. You're going to give an account. Now listen to this. I'm going to read this, but I want you to keep in mind this truth that God's not partial. Ich werde das jetzt vorlesen, aber ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, dass Gott niemanden bevorzugt. Because he will give anyone who humbles himself grace. Weil jedem Gnade schenken wird, der demütig ist. And he will resist anyone who's proud. Und wird jedem widerstehen, der stolz ist. Starting with verse 5. Abraham, Isaac and Jacob are the ancestors of the Jews. Wir beginnen bei Vers 5. Abraham, Isaac und Jakob sind die Vorfahren. And Christ himself was an Israelite. Und Christus selbst war ein Israelite. God rules over everything. Gott regiert über alles. And is worthy of eternal praise. Und ihm gebührt ewige Ehre. This is Romans 9, verse 5. Römer 9, 5. Remember 1 Peter 5, 5, be humbled under the mighty hand of God. Erinnert euch an 1. Petrus 5, 5. Seid gedemütigt unter die mächtige Hand Gottes. Verse 6. Well then, Vers 6. Has God failed to fulfill his promise to Israel? Hat Gott verabsäumt, seine Versprechen für Israel zu erfüllen? No. Nein. Being descendants of Abraham doesn't make them truly Abraham's children. Die Nachfahren von Abraham zu sein, bedeutet noch nicht, dass sie wirkliche Nachkommen von Abrahams Kinder sind. Abraham's physical descendants are not necessarily children of God. Abrahams leibliche Nachfahren sind nicht unbedingt Kinder Gottes. Only the children of promise are considered to be Abraham's children. Nur die Kinder der Verheißung werden auch als Abrahams Kinder angesehen. And that means we become children of God by believing in the promises. Und das bedeutet, dass wir Kinder Gottes werden, indem wir an seine Verheißungen glauben. The promise of eternal life through Christ. Dass die Verheißung des ewigen Lebens durch Christus. Galatians 3:29, then we become the children of Abraham through Christ. Galater 3:29, dadurch werden wir zu den Kindern Abrahams durch Christus. Only those who put their trust in the promises of God are the children of God. Nur die, die ihr Vertrauen in die Verheißungen Gottes legen, sind wirklich Kinder Gottes. This is what made Esau so godless. Deshalb war Esau so gottlos. Because he heard all that God was promising to Abraham and Isaac. Weil er all das gehört hat, was Abraham und Isaac versprochen hatte. And he didn't care. Und es war ihm egal. He married some women from Canaan. Er hat einige Frauen geheiratet aus Kanaan. Which kind of wrecked the whole thing. Was irgendwie das Ganze kaputt gemacht hat. Weil sie sollten ja eine Nation untereinander werden. And he's already intermarrying. Und er hat aber schon nach außen geheiratet. Doesn't care. Es ist ihm egal. But he's a great guy. Aber er ist ein toller Mann. He's awesome guy. Er ist eigentlich ein wirklich toller Mann. Guy too. Und er ist auch ein sehr moralischer he's Typ. He's just spiritually immoral. Er ist geistig unmoralisch. For God had promised Abraham. Denn Gott hatte Abraham versprochen. I will return this time next year and Sarah will have a son. Ich werde um dieselbe Zeit nächstes Jahr wieder zurückkehren und Sarah wird einen Sohn haben. But Abraham's really old and so is Sarah. Aber Abraham ist wirklich alt und Sarah this, auch. The son was Isaac. Und dieser Sohn war eben Isaac. And Isaac married Rebecca. Und Isaac hat Rebecca geheiratet. And she gave birth to twins. Und sie hat Zwillinge bekommen. Now watch. But before they were born, aber bevor sie noch geboren and waren, before they could do anything good or bad, und bevor sie noch irgendwas Gutes oder Schlechtes Sarah tun konnten, received a message from God. Hat Sarah eine Botschaft von Gott bekommen. Rebecca, I mean. Rebecca. That God calls people and not according to their good or bad works. Denn Gott ruft Menschen, egal ob sie gute oder schlechte Taten getan and haben. She was told, und man hat ihr gesagt, the older son will serve the younger. Der ältere Sohn wird dem jüngeren dienen. Now, listen to this. Hört euch das an. God doesn't call us according to good or bad. Gott ruft uns nicht, weil wir gut oder schlecht sind. But this doesn't eliminate faith. Aber das eliminiert den Glauben nicht. Faith is not a work. Glaube sind keine ist keine that Tat. We produce something. Das ist nicht, es geht nicht darum, etwas zu produzieren. For how long did they think that the eye actually works to see something? Wie lange haben sie geglaubt, dass das Auge eigentlich arbeitet, um etwas zu sehen? That the eye is actually shooting something out and it's bouncing back. Dass das Auge irgendwas anfokussiert und it's shooting something. It has power in the eye. Shoo, also da ist irgendeine Kraft im Auge und schießt raus. So when you look, you're actually doing something. Also wenn du schaust, dann tust du eigentlich was. But when you look, you're actually just receiving something. Aber wenn du schaust, dann empfängst du eigentlich nur. You just open your eyes and light goes in. Man öffnet die Augen und das Licht kommt einfach rein. And that's faith. Und das ist Glaube. Faith is receiving. Glaube ist empfangen. John chapter 1 verse 12, as many as received him. Johannes 1 12. As many as received him. Viele haben ihn empfangen. As many, they became the children of God. Die as many as sind Gottes Kinder geworden. Him. Jesus said in John chapter 3 verse 19. Johannes 3, 19. Light came into the world. Das Licht ist in die Welt gekommen. But men chose darkness. Aber die Menschen haben sich für die Finsternis entschieden. Unbelief is the rejection of light. Unglaube ist dem Licht zu widerstehen. That's why Stephen said to the Pharisees who were killing him. Deswegen hat Stephanus zu den Pharisäern gesagt, die ihn töten wollten. Always resist the Holy Spirit. You always. Du widerstehst immer dem Heiligen Geist. The Holy Spirit is always speaking. Der Heilige Geist spricht immer. Even through creation, Psalm 19. Sogar durch die Natur, durch die Schöpfung. Creation, it says creation has no mouth. Die Natur, die Schöpfung hat keinen Mund. But it speaks always. Aber sie spricht immer. Like in Romans 2:14. So wie in Römer 2:14. In the Elberfelder. In der Elberfelder Übersetzung. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Which means that the nations who've never heard the gospel. Das bedeutet, dass die Völker, die die Bibel nie gelesen haben oder das Evangelium nicht kennen. Can sense these things intuitively. Die können diese Dinge spüren. God will judge them according to that. Und Gott wird sie auch daran richten. No one is without excuse. Is without excuse, or no one is. How do you say that? No one is. Nobody. Niemand hat has an excuse. Hat eine Ausrede. Right. Right. Right. Exactly. Okay. So where are we? Watch this now. I love Jacob, I hated Esau. Ich liebe Jakob, ich hasse Esau. Simply means I give grace to the humble and I resist the proud. Das heißt eigentlich nur, ich widerstehe den Stolzen und gebe Gnade. You can go right into chapter 10 and you see chapter 10 is all about faith and believing from the heart. Und in Kapitel 10 geht es nur um Glauben und Glauben aus dem Herzen heraus. Now, I'll tell you a story and we'll close. Jetzt erzähle ich euch noch eine Geschichte. Genesis 32. Und zwar 1. Mose 32. Jacob is coming back. Jakob kommt zurück. After he steals the blessing from his brother. Nachdem er den Segen gestohlen hat von seinem Bruder. A little time thing here. They're estimating that when he stole the birthright with the soup. Also mit der Suppe das Erstgeburtsrecht gestohlen hat. He was somewhere between 15 and 22, somewhere in there. Muss er irgendwie im Alter zwischen 15 und 22 gewesen sein. When he steals the blessing. Und als er den Segen gestohlen hat. By going in with goat skin on his hands, pretending he's Esau. Indem er mit dem Fell der Tiere reingeht und so tut, als wäre er Esau. Come in, my son. Who is it? Komm herein, mein Sohn. Wer bist du? It's Esau. Ich bin Esau. Esau, it sounds like Jacob. Esau, du klingst wie Jakob. It's Esau. Nein, ich bin Esau. Are you really Esau? Wirklich? Yes, I'm Esau. Ja, ich bin Esau. I don't believe it. Let me feel you. Ich glaub's dir nicht. Lass mich dich angreifen. Touch me here. Yeah, yeah. I'm hairy. See, I'm Esau. Ich bin haarig. Ich bin Esau. Are you really Esau? Bist du wirklich Esau? I'm really Esau. Ja, wirklich. He was lying. Er hat gelogen. He was stealing and they say he was around 70 years old, over 70 years old at this time. Er hat gestohlen, er war ungefähr 70 Jahre alt zu dieser Zeit. This is over 50 years later. Das heißt, das ist 50 Jahre später. He's the same way. Und er ist genau gleich. And Esau wants to kill him. Und Esau möchte ihn umbringen. Because he stole the birthright, now he stole the blessing. Weil er das Erstgeburtsrecht gestohlen hat und den Segen. And this blessing is enormous. Und dieser Segen ist von unglaublicher Reichweite. Messiah will come through your line. Das bedeutet, dass der Messias durch deine Nachkommen kommen wird. And forever and ever. Und für immer und immer. It's Abraham, Isaac and Esau. Abraham, Isaac und Esau. But now it's Abraham, Isaac and Jacob. Aber jetzt ist es Abraham, Isaac forever. Und Jakob. Für immer. And Messiah came through Jacob. Und der Messias ist durch Jakob he gekommen. He should have came through Esau. Aber er hätte durch Esau kommen he stole sollen. It. He stole it. Er hat es gestohlen. But God didn't mind. Aber Gott hat das nicht ausgemacht. Because Esau had no respect for the birthright. Weil Esau keinen Respekt vor diesem Erstgeburtsrecht hatte. Watch. Now Jacob has to flee. Jetzt muss Jakob fliehen. So he flees way far away to his uncle. Und er flieht ganz weit weg zu seinem Onkel. And falls in love with his cousins. Und Cousin. Verliebt sich in seine Cousine. Rachel. Rahel. So he works 7 years for Rachel. Und er arbeitet 7 Jahre für sie. And then finally he has the wedding day. Und endlich kommt der Hochzeitstag. Goes into the tent, sleeps with Rachel. Und er geht ins Zelt und schlaft mit ihr. Wakes up in the morning. Wacht auf in der Früh. And realizes it's not Rachel. Und kommt drauf, das ist nicht die Rahel. It's Leah. Das ist die Leah. Too late, it's consummated. She's your wife. Zu spät. Surprise, surprise. Überraschung. Oh, I'm sorry. Was that Leah? Es tut mir leid, das war Leah. Oh, what a mistake. Okay, so you'll have to work another 7 years if you want Rachel. Also du musst jetzt nochmal 7 Jahre arbeiten, Rahel zu kriegen. So he does. Und das tut er. And his father-in-law is stealing from him and changing his wages and he's having a horrible time. Und sein Schwiegervater, der stiehlt von ihm und ändert ständig seinen Lohn. 20 years of nonsense. Und 20 Jahre Blödsinn passierte. But God is blessing him. Aber Gott segnet ihn. And then God says to him, now go back to the promised land. Go back. Und dann sagt Gott zu ihm, geh zurück ins verheißene Land. So he's leaving. He's leaving there with two companies of relatives now, people, servants, camels, everything like a big whoa. Und er geht dort weg eigentlich mit zwei riesigen Familienverbänden. Two herds of like people and cows and sheep. Zwei Herden voller Familien mit Kühen und Schafen und so weiter. He sends people ahead of him. Und er schickt Leute vor. Er schickt Leute vor. And they come back and they say, hey, bad news. Und die kommen zurück und sagen ihm schlechte Nachrichten. What? Was ist? Esau is on his way. Esau kommt. He's got 400 men with him. 400 Männer sind mit ihm. 403, I think. 403, glaube ich. 400 men. 400 Männer. We're gonna kill you. Die werden dich umbringen. He didn't forget. Das hat er sicher nicht You're vergessen. Dead. Du bist tot. And this is what Jacob says. Und das ist das, was Jakob antwortet. Jacob is now he's in a situation that God has brought him to. Und Jakob ist in einer Situation, die Gott herbeigeführt hat. And now this is speaking to all of us because there's a Jacob in every single one of us. Und das spricht jetzt alle von uns an, weil ein Teil vom Jakob in jedem von uns ist. He prays to God. Er betet. And he says this. Und sagt. And this is Genesis 32. 1. Mose 32. He says the messengers came back, blah blah blah. Jacob prayed, oh God of my father Abraham. Oh Gott, Gott meines Vaters Abraham. And God of my father Isaac. Und Gott meines Vaters Isaac. Oh Lord, who said to me? Oh Gott, der zu mir gesagt hat. Go back to your country and your relatives. I will make you prosperous. Geh zurück in dein Land und zu deinen Verwandten. Ich werde dich reich beschenken. Prosperous. Anybody know what prosperous means? Wohlhabend machen. Okay. I am unworthy. Ich bin unwürdig. Of all the kindness and faithfulness you've shown your servant. Ich bin unwürdig aller Freundlichkeit und Güte, die du mir gezeigt hast. Ich hatte nur einen Stab, als ich gekommen bin. Und jetzt gehe ich weg mit diesen zwei riesigen Familien. Save me, I pray. Bitte errette mich from the hand of my brother Esau. Von der Hand meines Bruders Esau. I am terribly afraid. Ich habe so große Angst. He will come and attack and kill the mothers and their children. Er wird kommen und uns angreifen und die Mütter und ihre Kinder umbringen. But you have said, aber du hast gesagt, I will surely make you prosper. Ich werde dich sicher, schon wieder vergessen, wohlhabend machen. Thank you. And will make your descendants like the sand of the seas. Und werde deine Nachfahren machen wie der Sand im Meer. And that night, und in dieser Nacht, Jacob was alone. War Jakob alleine. And a man wrestled with him until daybreak. Mit ihm bis zum Morgengrauen gekämpft. That's all it says. Mehr steht da nicht. So we got to use our imagination a little bit. Jetzt müssen wir unsere Vorstellungskraft verwenden. What could have happened here? Was könnte hier passiert sein? This is how I imagine it. Jacob's all alone. Ich stelle mir das so vor. Jakob war ganz alleine. Outside of a tent, he's got a campfire. Er hat ein Zelt und ein Feuer. Just a little fire, because it's dark. Nur ein kleines Feuer. Es ist dunkel. He's sitting there thinking, oh, I'm going to die. I'm going to be killed. What am I going to do? Und er sitzt dort und denkt, ich werde sterben. Ich werde sterben. Das ist das Ende meines Lebens. Oh God, help me, deliver me. Gott, hilf mir. I'm a dead man. He's going to slice me up and cut me to pieces. Oh my God. I stole the birthright. I stole the blessing. I'm a dead man. Ich habe das Erstgeburtsrecht gestohlen. Ich habe den Segen gestohlen. Ich bin tot. And then a guy comes and kind of sits next to him. Und dann kommt irgend so ein Typ und setzt sich neben ihn hin. You okay? Geht's dir gut? No. Nein. Having a hard time. Mir geht's gerade schlecht. Who are you? Wer bist du überhaupt? I'm a friend. Ich bin ein Freund. What's the problem? Was ist dein Problem? I got problems, man. I'm gonna be killed. I'm like, I got problems. Ich habe echt Probleme. Ich werde umgebracht. You ain't got no problems. Na, du hast keine Probleme. You're just a wimp. Du bist einfach nur ein Feigling. Who are you calling a wimp? Was? Du nennst mich wimp. Feigling? You look like a wimp. Look ich bin kein Feigling. You du schaust no aber muscles. Aus wie ein Feigling. You look like a... Du hast keine Muskeln. Yeah, just a scarecrow. I mean... Du bist wie eine Vogelscheuche. Who are you calling a scarecrow? I mean, who are you calling a wimp? Was meinst du mit Vogelscheuche? I could break you in half with my fingers. Ich könnte dich einfach so zerquetschen mit meinen Fingern. He stands up. What are you talking about? Wovon redest du? I have muscles. Ich habe Muskeln. I could beat you up. Ich könnte dich niederschlagen. You? Na, du you könntest stand a chance with me. Who are you pushing? Wen schlagst du da? Ich schlag dich. Oh. I could wrestle you to the ground in 5 seconds. Ich könnte dich in 5 Minuten zu Boden drücken. Are you kidding me? And they start to wrestle. Und dann fangen sie an zu kämpfen. And they're wrestling all night. Und sie kämpfen die ganze Nacht. They're not punching, they're just wrestling. Sie ringen. Wrestling. Sie ringen. It's like a sport. Es ist wie ein Sport. And I think Jacob is enjoying it because it's getting his mind off Esau. Und Jakob gefällt's vielleicht, weil er dann nicht nachdenken like muss. Ping pong, you know, but he's just having a good time. Und es ist so Ping Pong und sie ringen dort. They're just wrestling like God. Und sie ringen dann miteinander. He's got this guy and this guy's laughing and he throws him off and they're just going back and Und er kriegt den Typen und er schmeißt ihn wieder runter und so. But Jacob doesn't stop. Aber Jakob hört nicht auf. He's just a wild man. He just doesn't stop. Er ist einfach total wild. He's hört nicht so auf. Full of himself. He's got so much energy. He won't give up. Er hat so viel Energie. Er gibt einfach and nicht this auf. Guy is strong. Und der Typ ist stark. But Jacob's like this nutcase. He's just fighting and fighting and fighting and fighting and fighting. Aber Jakob hat so viel Kraft und Kraft und Kraft. And it says that the man could not stop Jacob. He just could not prevail over him. Und der Mann, der konnte, es steht, dass der Mann nicht gewinnen konnte. Er konnte ihn nicht bezwingen. And you know who the man was? Und wisst ihr, wer der Mann war? It was Jesus. Es war Jesus. In a pre-incarnation appearance. In einer Vorreinkarnation. The angel of the Lord. Er war ein Engel des Herrn. It was Jesus himself. Es war Jesus selbst. Picking a fight with Jacob. Der mit Jakob gerungen hat. And it was dark, so the sun was coming up. Und es war dunkel und die Sonne ist aufgegangen. And he touched his thigh supernaturally and he went out of joint. Und er hat seine Hüfte berührt und dann hat er sich die Hüfte ausgerenkt. Like, oh, my thigh, what did you do? Und Jakob sagt, du hast mir die Hüfte ausgerenkt. Was hast du getan? I gotta go. Sun's rising. Ich muss gehen. No! Die Sonne geht auf. You're not going anywhere. And he jumps on him, grabs his leg. He's holding on. No! Nein, du gehst überhaupt nirgends hin und dann schmeißt er sich bless auf sein Bein. Me. He realizes who it is. Und dann bless kommt er drauf, wer das ist und sagt, me. Segne mich. Bless me, please. Segne mich bitte. And he blessed him. Und dann hat er ihn gesegnet. And that's what transformed Jacob from Jacob the trickster to Jacob the patriarch. Und das hat Jakob verändert von Jakob, der ständig nur herumgetrickst hat, zum Helden. So und Jacob is screaming and the man says, well, what's your name? Und der Mann fragt ihn, wie heißt du? And listen to how the Amplified puts it. Und die Amplified Übersetzung sagt, what is your name? Wie ist dein Name? And in shock of realization, und während er das begreift, whispering, flüstert er, Jacob says, sagt Jakob, Jacob, Jakob, trickster, der deceiver, betrügt. He's ashamed of himself. Er schämt sich für sich selbst. And then the man says, und dann sagt der Mann, you will no longer be Jacob, but you will be Israel. Du wirst nicht länger Jakob heißen, sondern Israel. Because you have struggled with God and with men and have overcome. Weil du mit Gott und mit Menschen gekämpft hast und gesiegt hast. But how did he do it? Aber wie hat er das gemacht? By believing the promises of God. Indem er die Verheißungen Gottes geglaubt hat. Now this applies to all of us. Und das trifft auf alle von uns because zu. God's going to pick a fight with every single person here. Weil Gott mit jedem von uns ringen kann. How are you going to do? Wie wirst du abschneiden? He's going to come looking for you. Er wird nach dir suchen. He's going to arrange a situation. He's going to provoke you. Und er wird irgendeine Situation herbeiführen, er wird dich provozieren. And will we recognize that it's God? Werden wir wissen, dass es Gott ist? Or will we just sit there in self-pity and say, woe is me? Oder werden wir dort in Mitleid baden? God's going to come and say, what's the problem? Und Gott wird sagen, was ist dein Problem? He's going to pick a fight with us. Er wird uns provozieren. Well, what did I tell you? Was habe ich dir gesagt? What did you tell me? Was hast du mir gesagt? You told me that gesagt, you would never leave me. Dass du mich nicht verlassen würdest. But of course you have. Aber du hast mich because verlassen. If you didn't leave me, I wouldn't be in such a crisis. Und wenn du mich nicht verlassen hättest, dann wäre ich nicht in dieser Krise. Is that the best you can do? Ist das alles? Is that the best you can do? Ist das alles? And God provokes us. Und Gott provoziert. He wants to see what's inside of us. Er möchte sehen, was in uns drinnen steckt. I tithe. Ich gebe den Zehnten. And look at my finances. Und schau dir mein Bankkonto an. They stink. I'm in debt. Ich habe Schulden. Mir you schlecht. Said that windows of heaven would open. Du hast gesagt, dass sich der Himmel öffnen wird. I don't even know what a window looks like. Ich weiß nicht mal, wie dieses Fenster aussieht. And God's saying, is that all you can say? Und Gott sagt, und ist das alles? Come on, give me some more. That's all that's in you? Ist das alles, was in dir steckt? Come on, life's worse than that. Come on. Das Leben kann schlimmer sein. Well, if you bring that up. Na gut, wenn es so ist. How long have I been pure? How long have I been pure? Wie lange war ich rein? Where is she? Wo ist sie? Where is she? Wo ist sie? How long do I wait? Wie lange muss ich warten? Is that all that's in you? Ist das alles, was in dir steckt? God provokes God wants to fight. He wants to wrestle. Er möchte ringen mit uns. And he's going to laugh while we do it. Und er wird lachen dabei. He's going to have a good time. He's going to wrestle with us all night. Er wird Spaß dran haben. Er wird die ganze Nacht mit uns ringen. Ich erzähle noch eine Geschichte. I was 22 years old. Als ich 22 war. And I was told that there was this girl that really liked me. Da ist mir gesagt worden, dass es ein Mädchen gibt, das mich wirklich mag. I did not believe it. Aber das konnte ich nicht glauben. Because every time I walked into the room, she walked out of the room. Weil jedes Mal, wenn ich in den Raum gegangen bin, ist sie gegangen. Every time I said hello, she just like, uh-huh, and she went away. Und immer wenn ich Hallo gesagt habe, ist sie gegangen. If I sat in the classroom, she never sat next to me. Und wenn ich mich in der Klasse hingesetzt habe, ist sie nicht neben mir gesessen. I was told by one of her friends that she actually does like me. Aber eine Freundin von ihr hat mir gesagt, sie mag mich. So I got on my knees. I got on my knees. Ah, ich bin auf meine Knie. I got on my knees in the dormitory. Ich bin auf meine Knie. And I began to fight with God. Und ich begann mit Gott zu ringen. I said, look, I'm almost graduating. Ich bin fast mit der Schule fertig. And if the girl is on this campus, then I got to know it. Und wenn dieses Mädchen auf dieser Schule ist, dann muss ich es wissen, year, weil ich werde nächstes Jahr gehen. And if it's Mary, und wenn's Mary ist, you got to show me. Come on. Musst du es mir zeigen. Come on, you promised. Du hast es mir versprochen. And I actually got so upset. I had tears in my eyes. I said, come on. Und ich bin so grantig geworden. Ich hatte echt Tränen come in den Augen. On. I said, okay, this is what we're going to do. Und ich habe gesagt, okay. I'm going to go to church tonight. Ich gehe heute in die Kirche. If she's the one. Wenn sie die eine ist. I'm going to save a seat and you put her in a seat next to me. Ich werde einen Platz frei halten. Und can you do that? Und sie soll sich da hinsetzen. Kannst du das? I went to service. Und ich bin in den Gottesdienst gegangen. We never sat together in service, ever. Wir sind nie im Gottesdienst nebeneinander gesessen. She never sat next to me, ever. Nie. And I'm holding the seat. Und ich habe diesen Platz frei. I'm looking down. I got a book on the seat. Und ich habe ein Buch dahin gelegt. Und ich sehe zwei Füße gekommen. The voice say, is the seat free? Und dann höre ich eine Stimme, ist da besetzt? And it's her. Und es ist sie. I'm thinking, I can't believe this. It's unbelievable. Und ich dachte, wow, das gibt's nicht. Then she says, it's too far away. Thank you anyway. And she leaves. Und dann sagt sie, nein, das ist mir zu weit weg und sie geht wieder. Praise thy holy name. Gepriesen sei dein Name. You showed me that you could put her there, but you did not want to. Du hast mir gezeigt, dass sie da sitzen because könnte. Because I was right. Aber ich habe recht gehabt. She does not like me, she's not the one. Sie mag mich nicht, sie ist nicht so die eine. So I will move on with my life. Jetzt werde ich weitermachen mit meinem Leben. 10 minutes later. 10 Minuten später. Same 2 feet. Die zwei selben Füße. Same two and the same voice. Und die gleiche Stimme. There are no more seats anywhere. Es gibt sonst keine freien Plätze mehr. Is the seat still available? Gibt's diesen Platz noch? Ist er noch frei? Yeah. Ja. And the rest is history. Und der Rest ist Geschichte. I'm telling you. God is picking a fight with you and he wants you to fight. Gott will mit dir ringen. He's provoking you. Er provoziert dich. He's coming, you don't even know it's him. Du weißt gar nicht, dass es er ist. And he's asking what's inside of you? Und er fragt, was steckt in dir? So what did I say? Also, was habe ich gesagt? What do you know about my word? Was weißt du über mein Wort? Well, I know enough that you're the same yesterday and today and forever. Ich weiß, dass du dasselbe bist. But you don't seem to do anything. I mean, you're present, but where are you? Ich meine, du bist da, aber wo genau bist du? Where am I? I wonder where I am. Wo bin ich? And God wants this. Und Gott will das. He wants to wrestle with us. Er will dieses Ringen. He wants to bring out our best. Er will das Beste in uns zum Vorschein bringen. And then he wants to touch our strength. Und er möchte unsere Stärken berühren. Our natural strength. Unsere Kraft. And knock it out. Und die provozieren. And take it out. And he wants to bring us into dependence on him. Er möchte, dass wir von ihm abhängig werden. So that we walk with the limp. Also wir gehen jetzt mit einer verletzten Hüfte. Jacob walked with a limp the rest of his life. Jakob hat sein Leben lang gehinkt. He would never forget the moment he met God. Er hat aber nie den Moment vergessen, in dem er Gott getroffen hat. But it caused dependency on God. Aber es hat ihm Abhängigkeit verschafft. And he became the great Jacob. Und er wurde zum großen Jakob. Who used to be the manipulating, opportunist, self-seeking, conniving, deceitful and codependent thief. Der irgendwann mal der manipulierende, sprunghafte, egozentrische, täuschende Dieb war. And now he is the father of all the Jews who ever lived. Und jetzt ist er der Vater aller Juden, die jemals gelebt haben. Awesome, isn't it? Ist das nicht toll? God wants to do the same thing with us. Gott möchte dasselbe mit uns machen. So let's pray. Also beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. What a story. Was für eine Geschichte. So awesome. So toll. And thank you for your patience with us. Danke für deine Geduld mit uns. Because inside of us, all of us, or is a Jacob. Weil in jedem von uns ist ein Jakob. We like to manipulate and get our way and. Der sich durchsetzen will und manipuliert. But thank you for your love. Danke für deine Liebe. And how you desire us. Und dass du uns so sehr willst. And you want to pour your grace upon us. Und dass du deine Gnade ausgießen willst. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute jemand hier. And you don't know God. Und du kennst Gott gar nicht. You're sitting somewhere here. Vielleicht sitzt du hier irgendwo. Your friend brought you. Und bist mit deinem Freund mitgekommen. Maybe it's your third time here. Und du bist schon zum dritten Mal da. Here's the question. Hier ist die Frage an dich. If you die tonight, wenn du heute stirbst, where will you go? Wo gehst du hin? The Bible promises us, die Bibel verspricht uns, if we put our faith in what Jesus did for us, wenn wir unseren Glauben in Jesus setzen und was er für uns getan hat, God will give us eternal life as a gift, dann wird uns Gott ewiges Leben als Geschenk machen. And he will fill us with his love. Und er wird uns füllen mit seiner Liebe. Would you like to pray a prayer with me tonight? Möchtest du heute ein Gebet mit mir sprechen? And give your heart to God? Und Gott dein Herz geben? He would love to have it. Er würde es liebend gerne haben. Would you humble yourself tonight? Würdest du dich heute demütig machen? God will pour his grace upon you. Und Gott wird seine Gnade auf dich ausgießen. Here we go. Pray this prayer. Okay, sprich dieses Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Of everything I've ever done that's wrong. Vergib mir alle Dinge, die ich jemals gemacht habe, die falsch waren. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Can you say those words? Kannst du diese Worte sprechen? God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me of all the wrong things I've ever done. Vergib mir all die falschen Dinge, die ich jemals gemacht habe. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Who died in my place. Der an meiner Stelle gestorben ist. Fill my heart with your love. Fülle mein Herz mit deiner Liebe. Please. Bitte. I ask. Das bitte ich dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Lord, we want to remind you of what your word says. Gott, wir möchten dich erinnern daran, was dein Wort sagt. You said, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Du sagst, segne mich, segne meine Seele und alles, was in mir ist. Let all that I am praise the Lord. Lass alles, was in mir ist, den Herrn preisen. May I never forget the good things he does for me. Dass ich nie vergesse die guten Dinge, die du für mich getan hast. He forgives all my sins. Er vergibt all meine Sünden. Every one of them. Jede einzelne. And he heals all my diseases. Und er heilt all meine Krankheiten. Every one of them. Jede einzelne. He redeems me from death. Er errettet mich vom Tod. And crowns me with love and tender mercies. Und krönt mich mit Liebe und Barmherzigkeit. He fills my life with good things. Er füllt mein Leben mit guten Dingen. And right now, God, we want to pray this scripture for Marco. Und jetzt möchten wir dieses Wort für Marco beten. That you heal his disease. Dass du seine Krankheit heilst. You promised. So wie du versprochen hast. You would redeem his life from death. Dass du ihn errettest vom Tod. You promised. Du hast das versprochen. that you would crown his life with love and tender mercies. Dass du sein Leben krönst mit Liebe und Barmherzigkeit. And that you would fill his life with good things. Dass du sein Leben füllst mit guten Dingen. Jesus, when you were on this earth, everyone that came to you was healed. Jesus, als du auf dieser Erde warst, ist jeder geheilt worden, der zu dir gegangen ist. Everyone. Jeder Einzelne. It says, all who came to him were healed. So steht es, alle, die zu dir gekommen sind, sind geheilt worden. Jesus, you said, you are the same yesterday, today and forever. Jesus, du sagst, du bist dasselbe, gestern, heute und für immer. We're just telling you what you said. Wir sagen dir nur, was du gesagt hast. You said that the elders of the church could go if anyone is sick, anoint them with oil, and the prayer of the righteous will heal that sick person. Du hast gesagt, dass die Ältesten einer Gemeinde jemanden mit Öl salben können und du würdest diese Person heilen. And we did that on Thursday. Und wir haben das am Donnerstag gemacht. And so we're just reminding you of what you said. Und wir erinnern dich nur daran, was du gesagt hast. You said. Du hast gesagt. I have never seen the godly forsaken or their children begging for bread. Ich habe noch nie gesehen, wie Menschen um Brot gebettelt haben. I have never seen the righteous forsaken. Ich habe noch nie gesehen, wie die Gerechten verlassen wurden. Or their children begging bread. Oder ihre Kinder, die nach Brot gefragt haben. You said it. Heal him. Heile ihn. Because of love. And because we're believing you. Aus Liebe und aus Glauben, weil wir an dich glauben. And let him grow old with his family. Und lass ihn alt werden mit seiner Familie. Thank you. Thank you, Jesus. Danke. Thank you that you are a God of wonders and you are a God of miracles. Danke, dass du ein Gott der Wunder bist. We pray the same for Brenda. Wir beten genau dasselbe für Brenda. That you would destroy all the cancer in her body and in Marco's body. You destroy it in Jesus' name. Dass du die ganzen Krebszellen in ihren Körpern besiegst. Thank you, Jesus. You paid for it. Danke. You died for it. Danke, dass du dafür bezahlt hast, dass du dafür gestorben bist. Thank you. Danke. Thank you. We pray for this little girl who has a lung condition. The doctors say her lungs are not growing right. Heal her now in Jesus' name. Wir beten für ein kleines Mädchen, dessen Lunge nicht wächst. Wir beten, dass du sie heilst. We pray for all those who have loved ones who are sick. Wir beten für all die Familie oder Freunde haben, die krank sind. Thank you, Jesus. Thank you for your healing power. Danke für deine heilende Kraft. Thank you, Lord. Go to them. Touch them, heal them. Geh hin zu ihnen und heile sie, berühre sie. In Acts, there was a woman who died. In Apostelgeschichte gab es eine Frau, die gestorben ist. Tabitha. Tabitha. Tabitha. And Peter went into the room. He sent everybody out. Und Petrus ist in das Zimmer reingegangen. Er hat alle anderen weggeschickt. And he said, Tabitha. Und dann hat er gesagt, Tabitha. Get up. Steh auf. And she opened her eyes. Und sie hat ihre Augen geöffnet. And she saw Peter. Und hat Petrus gesehen. And she was raised from the dead. Und ist von den Toten aufgestanden. And in John 12:13, you said. Und in Johannes 12:13 hast greater du gesagt. Greater things will you do because I go to the Father. Ihr werdet noch größere Dinge tun, weil ich gehe zum Vater. And so Jesus, we're asking you to do greater things. Und jetzt fragen wir dich, wir bitten dich, Jesus, tu noch größere Dinge. Thank you. Thank you. That's your promise. Danke, das ist deine Verheißung. We're standing on your promise. Wir verlassen uns auf deine Verheißung. And we're going to be stubborn in our faith. Und wir werden stur sein in unserem Glauben. Just like Jacob was stubborn. So wie Jakob stur war. In his faith. In seinem Glauben. And he didn't let you go until you blessed him. Er hat dich nicht ausgelassen, bis du ihn gesegnet hast. Thank you, Lord. Danke, Herr. We want to pray for all the Surge missionaries. Wir möchten für all die Surge-Missionare beten. Could they stand? Könnt ihr die aufstehen? Jesus, thank you for sending them here to Austria. Danke, Jesus, dass du sie nach Österreich geschickt hast. And Lord, this week we pray you do a miracle and every one of them would get their visas. Und wir beten, dass du heute, dass du diese Woche ein Wunder tust und jeder einzelne ein Visum bekommt. Thank you for bringing Dave here. Bless his time. Danke, use dass him. Dave da ist. Segne seine Zeit. Use him mightily. Benutze ihn. And Lord, these young people have left family and country to come here and serve you. Diese jungen Menschen haben ihr Land verlassen und ihre Familien verlassen, um dir zu dienen. And Lord, you provide. Und du wirst sie versorgen. Turn the hearts of the Beamten. Turn the hearts of the Beamten. That's a miracle, but you can do it. Verändere du die Herzen der Beamten. Das ist ein Wunder, das du tun kannst. Thank you, Lord. Danke, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen.